Sonett 25 aus die Sonette an Erd von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 25. An Dorfes Ende bauen sie ein Haus. Schon ragt ein fest Gevierte aus dem Grunde und wächst und wird mit jeder Zeigerrunde und kommt der Herbst, träumt blauer Rauch daraus. Du unbesorgter Eigner dieses Baus, sei gut und gib dem fremden Frager Kunde. Bist du nicht bang vor jener Feierstunde, da einst man sagt, nimm hin dein Fertighaus? Wird es dich ängste nicht, die Welt so weit und dieses Mauerwerk wie ein Gefängnis, worin dem Wunsch kein Flügel mehr gedeiht? Mir, siehe, ist selbst die Unendlichkeit zu sehr verräumt mit Nähe und Bedrängnis. Er lächelt nur wie einer, der verzeiht. Ende von Sonett 25.